Kapitel 5. Daraufhin überreichte mir Clerval folgenden Brief. An Monsieur Victor Frankenstein. Mein lieber Vetter, ich kann dir unsere Beunruhigung über deine Gesundheit gar nicht beschreiben. Wir können nur annehmen, dass Clerval uns den Ernst deiner Krankheit verbirgt, denn es ist nun schon mehrere Monate her, seit wir deine eigene Handschrift gelesen haben. Ich schließe daraus, dass du die ganze Zeit gezwungen warst, Henri die Briefe zu diktieren. Du musst sehr krank gewesen sein, Victor, und das macht uns alle ganz unglücklich. Noch dazu so bald nach dem Tode deiner lieben Mutter. Mein Onkel war ganz überzeugt, dass du seine Hilfe brauchtest, und wir konnten ihn kaum von einer Reise nach Ingolstadt zurückhalten. Clerval schreibt zwar jedes Mal, es ginge dir besser. Ich hoffe von Herzen, dass du diese Nachricht bald in deiner eigenen Handschrift bestätigen wirst. Denn wir sind wirklich sehr, sehr beunruhigt in dieser Hinsicht. Ohne die Sorgen um dich wären wir die glücklichsten Menschen der Welt. Es geht deinem Vater gesundheitlich so glänzend, dass er 10 Jahre jünger aussieht als im vorigen Winter. Auch Ernst hat sich sehr herausgemacht. Du würdest ihn kaum wiedererkennen. Er ist jetzt fast 16 und hat das kränkliche Aussehen von früher verloren. Er ist robust und lebhaft geworden. Der Onkel und ich haben uns gestern Abend lange darüber unterhalten, was für einen Beruf Ernst ergreifen soll. Sein ständiges Kranksein als Kind hat ihn nicht an einen gleichmäßigen Fleiß gewöhnt. Jetzt, da er gesund ist, steckt er dauernd an der frischen Luft, klettert auf Hügel oder rudert auf dem See. Mein Vorschlag war, er solle Landwirt werden. Du weißt ja, Vetter, dass dies ein Lieblingsplan, sogar ein Steckenpferdchen von mir ist. Das Leben auf dem Lande ist gesund und glücklich. Es ist der nützlichste und zuträglichste Beruf. Mein Onkel hatte vor, ihn zum Rechtsanwalt ausbilden zu lassen, damit er mit seiner Hilfe Richter würde. Aber abgesehen davon, dass er überhaupt nicht für eine solche Tätigkeit taugt, ist es bestimmt achtbarer, das Land zu bestellen zum Unterhalt der Menschen, als der Vertraute, wenn nicht der Mitschuldige, seiner Laster zu werden, wie es im Beruf des Anwalts manchmal der Fall ist. Ich behauptete, dass die Tätigkeit eines wohlhabenden Gutsbesitzers, wenn auch nicht ehrenvoll, so doch zumindest eine glücklichere Art der Beschäftigung darstellt als die eines Richters, der dazu verdammt ist, immer und immer mit der dunklen Seite der menschlichen Natur sich abgeben zu müssen. Onkel lächelte und sagte, ich würde selbst einen ausgezeichneten Anwalt abgeben, womit unsere Unterhaltung über dieses Thema beendet war. Und nun will ich dir eine kleine Geschichte erzählen, die dir gewiss gefallen und dich vielleicht fesseln wird. Erinnerst du dich an Justine Moritz? Wahrscheinlich nicht. Ich will dir daher ihre Geschichte in einigen wenigen Worten in Erinnerung rufen. Ihre Mutter, Madame Moritz, war eine Witwe mit 4 Kindern, von denen Justine das 3. war. Justine war von je die Lieblingstochter ihres Vaters. Aber, sonderbar genug, konnte ihre Mutter sie nicht ausstehen und behandelte sie nach dem Tode von Monsieur Moritz sehr schlecht. Meiner Tante war dies aufgefallen, und als Justine 12 Jahre alt war, beredete sie deren Mutter, sie in unserem Hause wohnen zu lassen. Die republikanischen Gesetze haben in unserem Lande schlichtere und glücklichere Sitten hervorgerufen als diejenigen, die in den angrenzenden großen Königreichen herrschen. Der Standesunterschied macht sich nicht so krass bemerkbar, selbst die Minderbemittelten. Eben weil sie weder völlig arm sind, noch missachtet werden, sind kultiviert in ihrem Benehmen und von guter Gesittung. Ein Dienstbote in Genf ist ein ganz anderer Mensch als ein Dienstbote in Frankreich oder England. Justine, so in unserer Familie aufgenommen, nahm die Pflichten eines Dienstboten wahr. Eine Beschäftigung, die in unserem gesegneten Lande keineswegs die Vorstellung erweckt, als ob sie unbedingt mit Dummheit, Unwissenheit oder Unwürde verbunden sein muss. Nach dieser Einführung wirst du dich nun wohl an die Heldin meiner kleinen Geschichte erinnern, denn Justine hast du immer besonders gern gemocht, und ich entsinne mich, wie du einmal bemerktest, dass ein Blick von Justine, der jede schlechte Laune vertreiben könne, aus demselben Grund, womit Ariost die Schönheit Angelikas erklärt. Sie sah offenherzig und glücklich aus. Meine Tante gewann eine große Zuneigung zu ihr. Sie veranlasste, ihr eine bessere Erziehung zu geben, als sie es zuerst vorgehabt hatte. Diese Wohltat wurde ihr voll und ganz vergolten. Die Dankbarkeit Justins war grenzenlos. Ich will damit nicht sagen, dass sie darüber irgendwelche hochtrabenden Worte verlor. Ich habe niemals derartige über ihre Lippen kommen hören, aber man konnte es ihr von den Augen ablesen, dass sie ihre Beschützerin vergötterte. Obwohl sie nach ihrer Veranlagung sehr heiter, fast sorglos war und in vieler Beziehung unüberlegt, verfolgte sie jede Geste meiner Tante mit größter Aufmerksamkeit. Sie hielt sie für das Muster aller Vollkommenheit und bemühte sich, ihre Redeweise und ihre Art nachzuahmen, so dass sie mich noch heute oft an sie erinnert. Als die geliebte Tante starb, war jeder von uns zu sehr mit dem eigenen Schmerz beschäftigt, um sich um die arme Justine zu kümmern, die sie während ihrer Krankheit mit der sorgsamsten Liebe gepflegt hatte. Die arme Justine war sehr krank, aber andere Prüfungen standen ihr noch bevor. Vor Schwindsucht starben ihr die Brüder und Schwester, einer nach dem anderen, und ihre Mutter ward bis auf die Tochter, welche sie vorher so vernachlässigt hatte, kinderlos. Nun wurde die Frau von ihrem Gewissen geplagt. Sie fing an, sich einzubilden, dass der Tod ihrer Lieblinge eine Strafe des Himmels sei, um sie besonders zu züchtigen. Sie war römisch-katholisch, und ich glaube, dass ihr Beichtvater diese Gedanken bestätigte. Somit wurde Justine ein paar Monate nach deiner Abreise nach Ingolstadt von ihrer reuigen Mutter aufgefordert, nach Hause zurückzukehren. Das arme Ding. Sie weinte, als sie unsere Wohnung verließ. Seit dem Tode meiner Tante hatte sie sich sehr verändert. Der Schmerz hatte ihre Art, die vorher so ausgesprochen lebhaft gewesen war, gemildert. Der Aufenthalt im Hause ihrer Mutter war auch nicht dazu angetan, ihr ihre Fröhlichkeit wiederzugeben. Die arme Frau war sehr launenhaft in ihrer Reumütigkeit. Manchmal bat sie Justine, ihre Härte zu verzeihen, aber weit öfter warf sie ihr vor, am Tode der Brüder und Schwester schuld zu sein. Schließlich ging es mit Madame Moritz durch den ständigen Verdruss abwärts. Nun hat sie den ewigen Frieden. Sie starb bei den ersten Anzeichen der kalten Jahreszeit, Anfang des Winters. Justine ist wieder zu uns zurückgekehrt. Ich kann dir versichern, ich bin ihr von Herzen zugetan. Sie ist sehr klug und zärtlich und außerordentlich hübsch. Wie ich schon im Anfang meines Briefes sagte, erinnern mich ihre Züge und ihr ganzes Benehmen an die liebe Tante. Ich musste auch schnell noch von meinem lieben kleinen Vetter Wilhelm schreiben. Ich wünschte, du könntest ihn sehen. Er ist sehr groß für sein Alter, mit süßen, lachenden Blauaugen, dunklen Wimpern und Locken. Wenn er lächelt, hat er zwei kleine Grübchen in den Wangen, die rosig vor Gesundheit sind. Er hat schon eine oder zwei kleine Bräute. Aber Louisa Biron, ein niedliches kleines Mädchen von 5 Jahren, ist ihm die Liebste. Nun, lieber Viktor, hast du sicher das Verlangen, etwas von dem Klatsch der guten Genfer zu hören. Die hübsche Miss Mansfield hat schon Glückwunschbesuche zu ihrer baldigen Hochzeit mit einem jungen Engländer, John Melbourne, empfangen. Ihre hässliche Schwester Manon hat im letzten Herbst Monsieur de Villard, den reichen Bankier, geheiratet. Dein liebster Schulkamerad, Louis Manoir, hat seit der Abreise Clervals aus Genf allerlei Missgeschick erlitten. Aber er hat sich schon wieder aufgerafft und soll kurz vor der Hochzeit mit einer sehr lebhaften, hübschen Französin, Madame Tavernier, stehen. Sie ist Witwe und wesentlich älter als Manoir, aber sie wird sehr bewundert und steht sich sehr gut mit allen Leuten. Ich habe mich in eine gute, zuversichtliche Stimmung hineingeschrieben, lieber Vetter, und doch kann ich nicht schließen, ohne dich noch einmal sehr besorgt nach deiner Gesundheit zu fragen. Lieber Viktor, wenn du nicht sehr krank bist, schreibe bitte eigenhändig und mache somit den Vater und uns alle glücklich, oder ich kann es nicht ertragen, an die andere Möglichkeit zu denken, und weine still vor mich hin. Adieu, liebster Vetter. Elisabeth Lavenza, Genf, den 18. März. »Liebe, liebe Elisabeth«, rief ich aus, als ich den Brief gelesen hatte, »ich will Ihnen gleich schreiben und Sie aus Ihrer Angst erlösen.« Das Schreiben ermüdete mich sehr, aber meine Genesung hatte eingesetzt und schritt immer mehr fort. In weiteren 14 Tagen war ich imstande, das Zimmer zu verlassen. Eine der ersten Sorgen während meiner Genesungszeit war es, Clerval den verschiedenen Universitätsprofessoren vorzustellen. Dies bedeutete für mich eine sehr harte Probe, die den Wunden, die meinem Gemüt geschlagen waren, nicht gut bekam. Von jener unheilvollen Nacht an, seit dem Ende meiner Mühen und dem Anfang meines Unglücks, war ich von einer heftigen Antipathie gegen das bloße Wort Naturwissenschaft besessen. Der Anblick eines chemischen Apparates erneuerte alle meine Seelenqualen. Henri bemerkte dies und hatte alle meine Geräte aus meinem Gesichtsfeld geräumt. Er hatte auch ein anderes Zimmer für mich genommen, denn er wusste, dass ich eine unsagbare Abneigung gegen den Raum, der vorher mein Laboratorium gewesen war, hegte. Dr. Waldmann bereitete mir Folterqualen, als er voll Güte und Wärme die erstaunlichsten Fortschritte, die ich in der Wissenschaft gemacht hatte, pries. Er bemerkte bald, dass mir dieses Gespräch unangenehm war, und ohne den wahren Grund meiner Gefühle zu erraten, schrieb er sie meiner Bescheidenheit zu. Er brachte das Thema von meinen Fortschritten auf die Wissenschaft selbst, mit dem augenscheinlichen Wunsch, mich aus mir herauszulocken. Was konnte ich tun? Ich empfand es, als hätte er sorgfältig eins nach dem anderen die Instrumente, die mich nachher zu einem langsamen und grausamen Tode quälen sollten, vor Augen gerückt. Ich wand mich unter seinen Worten und wagte doch nicht, den Schmerz, den ich fühlte, auszudrücken. Clerval, der schnell die Empfindungen anderer witterte, ließ das Thema fallen, wobei er seine gänzliche Unwissenheit als Entschuldigung vorgab. Die Unterhaltung geriet in allgemeinere Bahnen. Von ganzem Herzen dankte ich meinem Freund, ohne jedoch mit einem Wort mein Geheimnis zu erwähnen. Ich sah deutlich, dass dies ihn überraschte, aber er machte nie den Versuch, etwas aus mir herauszulocken. Ich konnte mich nicht dazu überwinden, ihm das verhängnisvolle Geschehen anzuvertrauen, obwohl ich ihn wirklich herzlich liebte und grenzenlose Hochachtung vor ihm hatte. Dass meine Pläne so jämmerlich gescheitert waren, ging mir nicht aus dem Sinn, und ich fürchtete, durch die genaue Beschreibung an jemand anderen meine Qualen abermals zu erneuern. Professor Krempe war nicht so taktvoll wie sein Kollege, und bei meiner fast unerträglichen Empfindlichkeit verursachten mir seine plumpen und barschen Lobreden noch mehr Schmerz als der wohlwollende Beifall Herrn Waldmanns. »Verdammt nochmal, der Bursche hat uns alle überflügelt, Herr Clerval. Ach ja, schauen Sie nur erstaunt rein, wenn es Ihnen Spaß macht, es ist trotzdem wahr. Ein junger Mensch, der noch vor ein paar Jahren an Cornelius Agrippa so fest wie ans Evangelium glaubte, hat jetzt die klügsten Köpfe der Universität in den Schatten gestellt. Und wenn es uns nicht bald gelingen sollte, unseren Freund, den Schlauberger, herunterzuholen, dann werden wir nur das Nachsehen haben. Ja, freilich, fuhr er fort, als er sah, wie ich unter seinen Worten litt, Herr Frankenstein ist bescheiden, gewiss eine lobenswerte Eigenschaft für einen jungen Mann. Junge Leute sollten nicht so viel von sich eingenommen sein, Herr Clerval. Ich war selbst so in meiner Jugend, aber das gibt sich schnell wieder. Gleich darauf stimmte Professor Krempe eine Lobrede auf sich selbst an, welche glücklicherweise die Unterhaltung von einem mir so peinlichen Thema ablenkte. Clerval war kein Wissenschaftler. Es widerstrebte seiner Dichternatur, sich mit den Einzelheiten der Wissenschaft abzugeben. Er studierte vor allem Sprachen, und er wollte sich durch die Erwerbung der Grundkenntnisse die Möglichkeit zur eigenen Weiterbildung nach seiner Rückkehr nach Genf schaffen. Persisch, Arabisch und Hebräisch zogen ihn an, nachdem er das Studium der griechischen und lateinischen Sprache vollendet hatte. Was mich betrifft, war mir Müßiggang immer zuwider gewesen. Und nun, wo ich freiwillig allem Denken aus dem Wege gehen wollte und meine früheren wissenschaftlichen Forschungen hasste, bedeutete es mir eine große Erleichterung, zusammen mit meinem Freund mich den Sprachstudien zu widmen. In den Werken der östlichen Dichter fand ich nicht nur Wissenschaft, sondern auch Trost. Ihre Schwermut hatte etwas Besänftigendes, ihre Freude etwas Erhabenes, in einem Grade, wie ich ihn kaum bei anderen fremden Schriftstellern erlebt habe. Ihrer Dichtung nach ist das Leben Sonne und Rosengarten. Das Lächeln und der Zorn eines edlen Feindes, das Feuer, das das eigene Herz verzehrt. Welch ein Unterschied zu der männlichen und heldenhaften Dichtung der Griechen und der Römer. Der Sommer verging bei unseren Studien. Meine Rückkehr nach Genf wurde auf den Spätherbst festgesetzt. Aber da ich durch einige Vorkommnisse aufgehalten wurde, fiel bereits der Schnee und es war Winter. Es hieß, dass die Straßen unpassierbar seien, und so verzögerte sich meine Reise bis zum folgenden Frühling. Der Aufschub war mir sehr schmerzlich, denn ich hatte Sehnsucht nach meiner Heimatstadt und meinen Lieben und hatte meine Rückkehr nur so lange herausgeschoben, um Clerval nicht allein in einer fremden Stadt zurückzulassen, ehe er mit irgendjemand dort bekannt geworden war. Der Winter war jedoch ohne Verdruss verlaufen, und der Frühling, der sehr spät kam, war so märchenhaft schön, dass mich dies für die Verzögerung reichlich entschädigte. So war es Anfang Mai geworden, und ich erwartete täglich den Brief, der das Datum meiner Abreise endgültig festlegen sollte, als Henri mir eine Reise durch die Umgebung von Ingolstadt vorschlug, ein letzter Abschied von dem Lande, wo ich so lange geweilt hatte. Ich stimmte mit Begeisterung seinem Vorschlag zu. Ich wanderte gern, und Clerval war seit je mein liebster Gefährte bei solchen Wanderfahrten in der heimatlichen Landschaft gewesen. Unsere Spazierfahrt dauerte ungefähr 14 Tage. Die kräftige, gesunde Luft stählte Körper und Seele, die lustigen Begebenheiten der Reise sowie die Unterhaltungen mit meinem Freund beruhigten mein Gemüt. Meine Forschungen hatten mich von dem Verkehr mit Menschen abgehalten und mich sogar menschenscheu gemacht. Clerval verstand es, die schlummernden Gefühle in meinem Herzen wieder wachzurufen. Er lehrte mich aufs Neue den Anblick der Natur, die fröhlichen Kindergesichter lieben. Guter Freund, wie warm umgab mich deine Liebe! Wie warst du bemüht, meinen Geist in die höchsten Sphären zu erheben, wo du selber verweiltest? Mein selbstsüchtiges Streben hatte mich engherzig gemacht. Deine Güte und Liebenswürdigkeit erschlossen mein Herz und befreiten es von seinen Fesseln. Ich wurde wieder der frohe Mensch, ohne Sorgen und Leid, von allen geliebt und alle liebend, der ich vor ein paar Jahren gewesen war. Wenn ich glücklich bin, so vermag die Natur die herrlichsten Empfindungen in mir wachzurufen. Der heitere Himmel und die grünenden Felder versetzten mich in höchstes Entzücken. Die Jahreszeit war bezaubernd schön. An Hecken und Gräben blühten die Frühlingsblumen, in den Knospen schlummerte die Sommerpracht. Und die Gedanken, worunter ich im vorigen Jahr so viel gelitten hatte und die ich vergeblich versucht hatte, von mir abzuschütteln, waren, so schien es mir, endgültig verscheucht. Henri war beglückt über meine Heiterkeit und nahm herzlichen Anteil an meiner Auferstehung. Er gab sich alle Mühe, mich zu zerstreuen, indem er mir die Eindrücke mitteilte, die seine Seele belebten. Seine Gedanken waren von erstaunlicher Fülle. Die Geschichten, die er erfand, standen an Glut, an Fantasie und Reichtum, den Erzählungen der persischen und arabischen Dichter nicht nach. Dann wieder sagte er mir meine Lieblingsgedichte her oder lockte mich in ein Argument, das er mit großem Scharfsinn verfocht. An einem Sonntagnachmittag kehrten wir in mein Absteigequartier zurück. Die Bauern waren beim Tanzen, jedermann schien froh und glücklich. Auch ich war in bester Laune und stürmte voll ungezügelten Frohmuts dahin.